Kundgabe 5974. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.06.1954. Gabe der Unterscheidung der Geister. Die Gabe der Unterscheidung der Geister wird euch klar erkennen lassen, von welcher Seite ihr beeinflusst werdet, so wie ihr nur immer die Wahrheit anstrebet, so wie euch nur daran gelegen ist, das Böse zu erkennen, um es zu meiden, und ihr euch dem Guten unterordnen wollet, auf dass es euch zum Segen gereiche. Gott lässet euch wahrlich nicht im Ungewissen. Er schenkt euch Klarheit, wo ihr noch nicht auf den Grund zu sehen vermöget. Denn Gott will, dass ihr, die ihr nur in der Wahrheit zu wandeln trachtet, diese auch voll bewusst erkennet und jeglichen Irrtum zurückweiset als Wirken seines Gegners. Und das sei euch ein untrügliches Zeichen, dass ihr Gottes Stimme hört, so sie sanft und liebevoll zu euch spricht, so sie euer Gemüt besänftigt und euch innerlich froh und glücklich macht. Denn so wie er selbst spricht durch einen Menschen, so wie er selbst sich äußert durch jeglichen Geist, fühlet ihr euch angesprochen und der Gedanke an eine Zurückweisung kommt in euch nicht erst auf. Während alles Unklare, alles, was euch negativ berührt, auch aus einem negativen Geist kommt und nicht den Anspruch hat auf Wahrheit. Denn der Gegner Gottes kann sein wahres Antlitz nicht verbergen und ob er sich noch so tarnt. Die Einwirkung auf das Herz des Menschen ist dessen Verlangen gemäß, befriedigend für den, der fernab steht von der Wahrheit, der also dem Gegner mehr zugewandt ist als Gott, dagegen abstoßend den berührend, der sich Gott und also der ewigen Wahrheit verschrieben hat. Ihr könnet die Geister unterscheiden, so wie ihr nur sie unterscheiden wollet, denn dieser Wille schon beweiset das Verlangen nach der Wahrheit, der auch entsprochen wird. Und ihr alle, die ihr Gott dienen wollet, müsstet unterscheiden lernen, um von Irrtum frei zu bleiben. Ihr alle müsstet euch innig Gott anschließen und seinen Beistand erbitten, so ihr prüfet die Geister. Und er wird euch die Gabe der Unterscheidung geben. Er wird es nicht zulassen, dass getäuscht werden die Verkünder des Evangeliums, die er selbst zu ihrem Dienst auf Erden erwählte, weil sie ihren Willen voll und ganz dem Seinen unterstellten. Er wird es nicht zulassen, dass diese künden, was nicht der Wahrheit entspricht. Er wird es nicht zulassen, dass sie selbst in Zweifel geraten, wer sich ihnen gegenüber äußert, denn der, der die ewige Wahrheit selbst ist, der lässet nicht im Irrtum wandeln, die für ihn tätig sein wollen und die in seinem Namen sein Wort verkünden. Er schenkt ihnen Helligkeit des Geistes und leitet immer ihr Denken recht. Amen.